Deutschlandfunk. Corso. Blicken Sie noch durch, wer wann Batman war. Also schon klar, Bruce Wayne, aber im Film jetzt. Und wie viele Supermänner wir eigentlich schon gesehen haben. Auf jeden Fall noch nie in ein und demselben Film von Zeichentrick mal abgesehen. Batman vs. Superman Dawn of Justice kommt morgen in die Kinos. Mit Ben Affleck das erste Mal als Batman und Henry Cavill das zweite Mal als Superman. Es sind schwere Zeiten. Da braucht man vielleicht einfach mehr Superhelden. Aber seit wann kämpfen die gegeneinander? Egal, es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit für Hartwig Tegeler, über Wiederholung, Aufbereitung und die Öde des Immergleichen im Hollywood-Kino zu mosern. Wer ist das? Das ist Bruce Wayne. Der gute alte Fledermausmann. In diesem Fall nach mehr als 20 Batman-Filmen und diversen anderen Darstellern Ben Affleck. Für 6 Batman-Filme soll er schon jetzt unterschrieben haben. Superman-Filme gibt's erstaunlicherweise inklusive Batman vs. Superman insgesamt nur 7. Aber da ein paar Geschichten vielleicht ein wenig Relaunch brauchen, nun also Superman und Batman im Doppelpack. Es wird wohl kaum jemand nicht wissen, dass Bruce Wayne der Fledermausmann und Clark Kent der Superman ist. Bruce Wayne trifft Clark Kent. Ich liebe es, Leute zusammenzubringen. Wie geht's uns? Batman, Superman, The Avengers, Iron Man, Watchmen, X-Men, Wolverine. Übrigens, mit dem Zählen all dieser Helden-Heldinnen, inklusive der Verästelungen in den Superkosmen und Franchises und Prequels und Sequels, ach, wer sollte da noch durchblicken? Das Blockbuster-Kino ist heute vornehmlich Special Effects Bombardement, dem, wie jetzt aktuell zu sehen bei Superman vs. Batman, dem jede Seele abgeht. Die Mehrzahl all dieser Filme sind Fortsetzungen, die sich schon einmal auf den globalen Bildermärkten bewährt haben, schreibt der Filmpublizist Georg Seslen und bemerkt, dass dabei jeder ordentlich erzählte und menschenaffine Film eine kleine Sensation ist. Denn dieses Kino wird für einen Markt gemacht und nicht für Menschen. Und ob es überhaupt noch von Menschen gemacht wird oder doch schon von digitalen Maschinen, die direkt an Marktanalysen und Zuschauerratings gekoppelt sind, fraglich. Hollywood betreibt in den letzten Jahren vor allem ein exzessives Recycling mit Filmen, die auf den globalen Markt schielen, im Auge zurzeit besonders China. Voraussetzung ist, dass das Original einst enorme Umsätze gemacht hat, Fluch der Karibik, The Hangover, in der gefühlten zigsten Fortsetzung. Auf der einen Seite also die riesigen Franchise-Projekte, Budget 200 Millionen und mehr, auf der anderen Seite die kleinen, sicheren Komödien. Grundprinzip Mutlosigkeit, immer nur auf das Bewährte setzen. Die Mitte aber bricht weg, was zum Einschrumpfen der erzählerischen Vielfalt führt. Klar ist, dass Filme mit Investitionen von 200 Millionen US-Dollar andere Ziele verfolgen, als etwa die Probleme des Durchschnittsamerikaners darzustellen, sagt der spanische Filmemacher Pedro Almodóvar und fügt hinzu, in Europa machen wir zum Glück budgetfreundlicheres Kino. Deshalb können wir über unser Umfeld erzählen. Meine Filme passieren in Küchen, in Bade- oder Schlafzimmern und ich kann das erzählen, was mich interessiert. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. Was halten Sie von dem Fledermaus-Ordnungshüter in Gotham? Badezimmer gibt's natürlich auch im Hollywood-Recycling, Superhelden- und Franchise-Kino. Aber dienen in der Regel nur dazu, den Gegner zu erledigen. So wie der Fledermausheld in Batman vs. Superman dem Stählernen ein Waschbecken auf die Rübe haut. Nützt's? Natürlich nicht, denn Superman kann nicht sterben, oder doch? Ist allein diese Frage schon Spoiler? In jedem Fall, die Gans, die goldene Eier legt, wird gefüttert und gefüttert wie ihr Kumpel, der Dukatenesel. Blicken wir auf die Zukunft des Recycling-Kinos. Dir wurde eine Gabe zuteil, Peter, voll großer Verantwortung. So dürfen wir bald erleben, wie nach Tobey Maguire und Andrew Garfield innerhalb von 10 Jahren der dritte Spider-Man, Tom Holland, gar in die Superhelden-Crew der Avengers eintreten wird. Die Avengers, so nennen wir uns, ist so eine Art Team. Die ruhmreichsten Helden der Welt, so in der Art. Ich gebe zu, wir mussten uns erst aneinander gewöhnen. Außerdem werden Folgen. Richard Jefferies, Drehbuchautor, der selbst einen Superheldenfilm geschrieben hat, meint, Kreativität verschwindet ja nicht. Sie sucht sich nur neue Wirkungsstätten. Und da die Hoffnung zuletzt stirbt, suchen wir denn mal weiter. Jenseits der Supereffekt-Orgien mit den Superhelden.